Sein Gespräch schien allgemeine, wenn auch etwas träge, Aufmerksamkeit erregt zu haben. Die beiden Bengel hinter dem Schanktisch begannen zu kichern. Der Wirt war wohl absichtlich aus dem oberen Zimmer gekommen, um den Spaßvogel zu hören. Er setzte sich abseits und gähnte faul, aber würdevoll. Marmeladow war hier offenbar längst bekannt. Auch die Neigung zu gesuchten Ausdrücken hatte er wahrscheinlich durch die Gewohnheit, Wirtshausunterhaltungen mit allerhand Unbekannten anzuknüpfen, ausgebildet. Diese Gewohnheit wird bei manchen Trinkern schließlich zu einem Bedürfnis, und zwar besonders bei solchen, die zu Hause streng behandelt werden und mit denen man sonst nicht viel Wesens macht. Darum versuchen sie in Gesellschaft von Trinkern, sich gleichsam zu rechtfertigen und sich, wenn möglich, sogar die Achtung der anderen zu verschaffen. »So ein Spaßvogel«, sagte der Wirt laut. »Warum arbeitest du denn nicht? Warum bist du nicht im Dienst, wenn du Beamter bist?« »Warum ich nicht im Dienst bin, mein Herr?« wiederholte Marmeladow die Worte, sich aber ausschließlich an Raskolnikow wendend, als hätte dieser ihm die Frage vorgelegt. »Warum ich nicht im Dienst bin? Tut mir denn das Herz nicht weh, dass ich unnütz herumlungere? Als Herr Lebesjetnikow vor einem Monat eigenhändig meine Gattin verprügelte und ich berauscht dalag, habe ich da nicht gelitten? Erlauben Sie, junger Mann, ist es Ihnen nie passiert? Nun, dass Sie hoffnungslos jemanden haben bitten müssen, Ihnen Geld zu leihen? Ja, das heißt, wie meinen Sie das? Inwiefern hoffnungslos? Das heißt vollkommen hoffnungslos, wenn man schon im Voraus weiß, dass nichts daraus wird. Sagen wir, Sie wissen zum Beispiel im Voraus und zweifellos, dass dieser Mensch, dieser wohlgesinnte und äußerst nützliche Bürger, Ihnen um keinen Preis Geld geben wird. Denn ich frage Sie, warum sollte er es tun? Er weiß doch, dass ich es nicht zurückgeben werde. Etwa aus Mitleid? Aber Herr Lebesjetnikow hat doch noch vor kurzem erklärt, und er ist ein Mann, der die neuen Gedanken und Ideen mit Interesse verfolgt, dass in unserer Zeit Mitleid sogar von der Wissenschaft verboten werde und dass man in England, wo es die politische Ökonomie gibt, auch schon danach handle. Warum also, frage ich Sie, sollte er geben?